Eyes. Blink and shout in the mix. Enjoy the music. Music.

Enjoy the Mix nonstop am Samstagabend mit Blank & Jones an den Turntables. Und die letzte Nummer, die ihr gehört habt, kommt von einer DJ, nämlich DJ Astrid, und die Nummer hieß Magic. Und sie kommt natürlich aus Holland und ich denke mal, dass ihr euch definitiv einen Termin schon mal vormerken solltet, nämlich den 18. Dezember. Dann ist nämlich in Holland der absolute Ausnahmetag angesagt. Falls ihr Bock habt, dann nach Amsterdam zu fahren, checkt auf jeden Fall die Inner City. Es ist, glaube ich, der größte Rave, den es in Europa gibt. Knapp 50.000 Raver werden dann dort richtig zusammen abfeiern. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal auch dort spielen. Wird sehr, sehr geil werden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, checkt unsere Homepage blankandjones.info. Dort gibt es natürlich auch den Link zur Inner City. Weiter geht's hier mit einem Track von Modal. Er heißt You're Not Alone. Viel Spaß weiterhin bei Enjoy the Mix. You know. Deutschlands Hit. Blank and Jones in the mix. Enjoy. Enjoy the music. We'll be right back. Show.